Moin Moin und Hallo zum zweiten Teil des großen, riesengroßen, bunten Game One Podcast zur E3. Ich bin wie gestern schon wieder Gregor aus der Game One Redaktion. Ich bin immer noch Simon. Und ich bin neu. Wer könnte es sein? Eddie. Oder Etienne. Wie, was klingt besser? Etienne. Weiß nicht, ja. Eddie ist leichter zu vermarkten, ne? Auch. Ja, ja, kann man wunderbar gleich so ein Trademark-Symbol hinten dran klatschen. Das ist, Eddie mit verkauft sich von alleine. Also wir sprechen nicht ab sofort nur noch mit Eddie TM dann an. Eddie, sonst kriegen wir Ärger mit deinen Anwälten wahrscheinlich. Ja, für die Leute, die sich jetzt alle wundern, warum wir den Budi ausgetauscht haben, der Budi konnte leider heute nicht hier sein. Ja. Deshalb haben wir uns adäquaten Ersatz gesucht. Und großen Dank an Eddie, dass er sich heute bereit erklärt hat, mal seine Expertise zu unserem Gedöns hier mit abzugeben. Ja, das Schöne ist, dass Eddie tatsächlich sogar noch später hierher gekommen ist als ich. Ja, und ich somit nicht der Einzige bin, der sich verspätet hat. Sollen wir die Geschichte erzählen, dass ich gestern mit Simon telefoniert habe und gesagt habe, wir treffen uns hier. Und ich habe gesagt, okay, aber dann auch wirklich hier, weil ich habe keinen Bock hierher zu kommen und dann ist keiner da. Also habe ich ihn heute schon eine Stunde vor Treffpunkt angerufen. Natürlich ist er nicht dran gegangen. Ja, aber nicht laut genug angerufen, offensichtlich. 7 Mal, guck auf mein Handy, 7 Mal. Also und dann eine Stunde später ruft er mich an und und kackt mich an, warum ich noch nicht da bin. Er ist ja jetzt auch, weißt du, E3. Man muss ja auch nicht über alles reden. Nein, ja, das stimmt. Wie ihr seht, Leute, das Konzept Zeit ist bei uns in der Game One-Redaktion. Wir haben zu viel. Ja, es geht wie beim Wetter ungefähr. Beim Wetter gibt es ja gefühlte Temperatur. Hier haben wir gefühlte Zeit. Also 12 ist so rund 13:30. Das war ungefähr gestern so schön, als die ganze Zeit Pepper irgendwie auf seinem iPhone 12 Minuten, 48 Minuten draufgekritzelt hat und immer mit großen aufgerissenen Augen uns dann so gezeigt hat, so nach dem Motto, Leute, jetzt geht doch mal ein bisschen voran. Ja, aber es war durchaus sinnvoll, weil wenn dir einfach so ein Damoklesschwert über dem Kopf hängt, das so immer kurz davor ist, runterzuknallen, dann konzentrierst du dich auch. Das Zeitschwert, das wäre generell eine gute Idee. Der Simon ist ein bisschen wie so ein Telekom-Techniker, der sich ankündigt zwischen 8 und 18 Uhr. Genau. Ich komme wahrscheinlich morgen. Und, und dann hat er geklingelt um 17.59 Uhr, also kurz mal auf dem Bad warst und nicht schnell genug rangegangen bist. Ja. Na gut, okay, dann wollen wir uns mal kurz dem Thema dann widmen. Erstmal danke an alle, die so zahlreich gestern mitgehört haben. Hoffe ich jedenfalls mal, sonst würdet ihr jetzt nicht den zweiten Teil euch anhören. Vielleicht sollten wir uns an der Stelle kurz entschuldigen für einige Sachen, die wir vielleicht gesagt haben in der letzten... Da wollte ich dazu kommen, nach dem Dank, eine kleine Entschuldigung unsererseits, weil gestern war das natürlich der erste Podcast, den wir gemacht haben und wir waren da natürlich noch sehr aufgeregt und haben manchmal nicht so direkt das Hirn vorher eingeschaltet, bevor wir geredet haben. Das wollen wir heute mal versuchen, ein bisschen öfters zu machen, auf jeden Fall. Seht es als Experiment. Wir versuchen, unser Gehirn dieses Mal anzuschalten. Genau, Game One Hirn. Also, ich spüre jetzt schon Druck. Ja, sag einfach zur Not gar nichts. Also wenn du auf die Toilette musst, dann sag es einfach. Ne? So, widmen wir uns den eigentlichen Themen, zu denen wir jetzt hier gekommen sind. Gestern, für alle, die jetzt nicht mitgehört haben, gestern haben wir darüber geredet, was alles Neues bei der E3 von Microsoft gekommen ist und von Sony, also Spiele auf der PS3 wie Uncharted, God of War 3, The Last, wie heißt nochmal, Guardian, oder auf der Xbox Zeug wie Halo Reach und so weiter und so fort, was mir jetzt alles nicht einfällt. Also wenn ihr euch über die Sachen informieren wollt und das noch nicht gehört habt, dann schaut euch bitte den ersten Teil des Podcasts an. Heute haben wir uns jetzt dann nochmal zusammengefunden, weil es gestern eben zu lange gedauert hat, dass wir uns mal über die Sachen unterhalten, die Nintendo präsentiert hat und was von den anderen Third-Party-Herstellern sonst noch Interessantes gekommen ist. Und ich muss zugeben, ich habe gestern nochmal, um mich auch ein bisschen drauf vorzubereiten, nochmal geschaut. Es kommt ja dann auch regelmäßig neues Zeug raus und es ist echt, echt krass, was. Wie viele Spiele diesmal kommen? Du wirst dich auch freuen, Eddie. Tekken 6 unter anderem. Ja, eine Menge Sachen, wo ich gedacht habe, Operation Flashpoint 2, Spiele, wo ich gedacht habe, oh, die kommen nie. Und es ist einfach echt eine schöne E3. Das ist ja für Gamer immer so ein bisschen Weihnachten. Und dieses Mal wirklich sehr. Ich meine, jeder Konsolenhersteller hat eine neue Steuerungsmöglichkeit, die wirklich intelligent ist. Alle sind unterschiedlich und dann kommen noch so viele geile Spiele. Also für mich ist das echt so ein kleines Fest im Moment. Ein kleines Weihnachtsfest. Finde ich eine sehr gute Analogie. Sollte man mal drüber bloggen. Ja, das stimmt, da hat irgendjemand schon mal was drüber geschrieben. Ja, unglaublich. Ich habe gehört, dass das von dem liest nie einer. Kennt jemand ein gutes Gaming-Blog irgendwie? Nein. Ja. Was gibt's einfach nicht. Maniac.de, glaube ich. Ja, früher mal. For Players. For Players, fantastisch. For Players, Vorwertung. So, Okay, Pepper, wie viele Minuten haben wir jetzt schon verdödelt? Du hast keine Ahnung. Ja, Malika. 6 Minuten, ach komm. Ja, komm. Sechs Minuten. Sechs zur Vorbereitung sind... Gibt sechs kein, Minuten zur Vorbereitung sind vernünftig. So lange, bis der Letzte nicht mehr zuhört. Das schaffen wir noch. Gut, dann also stürzen wir uns rein und hoffen wir, dass wir heil wieder da rauskommen. Oh. Nintendo, natürlich, wenn die in den letzten Jahren eine Präsentation abgehalten haben, das ist ja, wenn man als Gamer sich die Dinge anguckt, immer so, da sitzt man mit gemischten Gefühlen dran. Ne? Einerseits hofft man und denkt man immer, was könnte jetzt kommen? Kommt mal wieder was wirklich Interessantes für uns? Kommt vielleicht mal wieder so ein Zelda? Dann steht Nintendo dort und die Repräsentativen und die zeigen dann den Wii-Pulsmesser. Und, große Enttäuschung am Anfang. Genau, oder das Wii-Räumerkissen oder was auch immer dann dort folgt. Nintendo hat es auch, finde ich, nicht so sehr drauf, so eine Preso zu machen. Wann auch immer ich diese E3-Presos geguckt habe, waren die von Nintendo immer so, ja, die waren nicht bieder, aber so, man hat sich die ganze Zeit gedacht, warum stellt ihr uns sowas vor? Das ist wirklich irrelevant, was ihr da gerade vorstellt. Wo ist jetzt das große Highlight? Andere machen das ja auch, aber da war sehr viel Quatsch dabei. Ich finde, Nintendo-Pressekonferenzen auf der E3 laufen fast immer nach dem gleichen Schema ab, also wenn sie nicht gerade eine neue Konsole oder so vorstellen, dann wartet eigentlich jeder im Publikum immer nur darauf, dass einer von den großen Franchise-Helden auftaucht, sei es Link oder Samus von Metroid oder Mario oder so. Nee, aber ist ja wirklich so, das sind halt die System-Seller und jeder ist so super sofort enttäuscht, wenn nicht mindestens 2 oder 3 Franchises präsentiert werden oder genau, Nachfolger genau, von Franchises. Genau, und also jeder wird sich bestimmt noch dran erinnern, E3, ich glaube, das war 2004, 2005, als Miyamoto mit dem Schwert und dem Schild rausgekommen ist, den Twilight Princess Trailer gezeigt hat und da auch mal die Horde an Zuschauern und der Pulk an Journalisten und was auch immer sich dort unten alles befunden, ausgebrochen ist in Jubelschreie und ich meine, da hat selbst jeder, der nicht viel mit Gaming am Hut hat, der es gesehen hat, mitbekommen, einfach, da passiert irgendwas Besonderes. Ne? Und, das ist schon mal ganz wichtig, und ich dir da vorstellen. Das hat aber auch dann einen Fall quasi geschaffen, dass du sowas auch dann quasi immer im Hinterkopf immer mit hast, wenn was von Nintendo kommt. Vielleicht kommt ja jetzt was Gutes und dann, wie gesagt, kommt der Vitalitätssensor, der dann misst, wie schnell du dir die Schuhe zubinden kannst. Ja, und ja, und. Also wie erwähnt hat, natürlich diese Konferenzen von Nintendo haben eben diesen biederen Touch, was natürlich verständlich ist, da die E3 quasi die einzige Möglichkeit für das Gaming quasi so ist, dass auch die anderen Medien mal zugreifen. Na, E3 ist ja quasi das, wo die sagen, oh, das ist was Besonderes, da müssen jetzt auch nicht nur Hardcore-Gamer 57 und Maniac und Game One oder sonst was drüber berichten, die sonst drüber berichten, sondern auch mal, in Anführungsstrichen sage ich das mal jetzt, richtige Medien, na, die sonst das nicht abgreifen und da gucken eben dann die Hausfrauen, die sich total interessieren fürs Wii Fit, was dann dort kommt. Ja, soll man den Leuten ja auch nicht absprechen. Also finde ich ja, es ist ja schön, dass mit Wii tatsächlich neue Leute irgendwie, da hat man ja schon 100 Mal drüber geredet, schön, dass irgendwie neue Leute erschlossen werden, hoffentlich bleiben die dann auch und spielen vielleicht auch mal was anderes und nicht nur die Sachen, die sie draußen viel besser machen könnten in echt. Aber also das ist mir auch aufgefallen bei den Videos, auch bei der Microsoft-Präsentation hier von ihrem Projekt Natal. Projekt Nadel. Projekt Nadel. Ja, das kommt jetzt leicht da über die Lippen. Ja, das ist wirklich alles so auf Casual Gamer und Mainstream, wo diese typisch klassische Videospielfamilie, die es auch in jeder Nintendo-Werbung gibt, die Tochter, der Sohn, Papa, Mama, und um ja zu demonstrieren, dass es für alle gleichermaßen Spaß ist. Und das ist momentan wirklich so das Leitmotiv, das durch fast alle Präsentationen durchgeht. Und ich kriege jedes Mal so einen halben Brechreiz, wenn ich dann sehe, wie der Bruder mit der Schwester zusammenspielt. Das ist ein Szenario, selbst wenn es möglich ist, niemals stattfinden. Würde nicht stattfinden. Es ist ein ganz schlimmer Wulst aus Klischees und Lügen, diese Werbung. So, und gut. Klischees und Lügen, gehen wir zu den Spielen von Nintendo. Dafür wirst du noch irgendwie, du kriegst von denen nichts mehr geschickt. Nein, es tut mir leid, Nintendo, ich liebe eure Spiele, aber nur die guten. Ja. Nintendo hat gleich mit der Spieleveröffentlichung quasi oder einer neuen Spieleankündigung angefangen, die Pressekonferenz. Da hätte man sich denken können, was könnte was kommen. Oh, Mario ist da. Was haben die gezeigt? New Super Mario Bros. Oder Super Mario Bros., was es vorher auf dem DS gab, als 4-Spieler gleichzeitig Version für die Wii. Der erste Gedanke, den ich gehabt habe, okay, nettes Ding und so weiter und so fort, aber dann hat es ein bisschen geklingelt und klack gemacht. Letzten Endes, eigentlich müsste es ja die Antwort von Nintendo auf Little Big Planet sein, in der Form. Stimmt, vier Spieler gleichzeitig, man nimmt ein großes Franchise, könnte passen. Gedacht, ja. Aber ist natürlich die Frage, inwieweit das, ist das denn vergleichbar? Oder? Also ich, soweit ich es gesehen habe, was die natürlich damit gemacht haben, du hast nicht diese Kreationskomponente von Little Big Planet, also die Bastelei entfällt, aber was die dort gemacht haben, du hast das, was an Little Big Planet, sag ich mal, die normalen Leute interessiert hast, wenn du den Controller in die Hand drückst und dann sagst, spielt mal einfach miteinander, da war ja Little Big Planet am stärksten, ne? Dass du den Leuten einfach einen Controller geben kannst und dass die irgendwie so gemeinsam mal so ein Jump'n'Run-Erlebnis haben und das schien auch die das Ding zu sein, auf das jetzt New Super Mario Bros. Dann abzielt. Und also einen anderen Grund hätte ich dafür jetzt nicht gesehen, weil Nintendo entdeckte Multiplayer 2009 wäre jetzt auch nicht das große Highlight gewesen. Ja, aber gewesen. Irgendwann müssen sie ja mal, also sie können ja gar nicht anders. Also mein erster Eindruck, als ich hier dieses New Super Mario Bros. Für Wii gesehen habe, war erstmal cool, weil ich stehe auf diese 2D-Klassiker und ich wünschte mir, Nintendo würde das, aber da kommen wir später noch drauf, auch bei anderen Spielen so machen, Stichwort Metroid. Und so. Ich wusste, dass aber, du Metroid sagst. Ja, aber es ist wirklich so, ich bin einfach... Also ich hatte den größten Spaß meines Lebens hatte ich mit so Spielen wie Super Mario World, ja. Und auch wenn Super Mario 64 und Sunshine und Galaxy und so auch alle Spaß machen und cool machen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wieder in diese 2D-Gefilde zu schlüpfen und fand's erstmal, sah es wirklich nett aus und was mich eher gestört hat, war, dass es einen Vier-Player-Modus hat, weil ich gedacht habe, so, ey, ich will einfach ein klassisches Super Mario, lass doch den Schnickschnack. Ja, das ist natürlich für Etienne auch ein großes Problem, viele wissen nicht, er hat keine Freunde. Und findet dann mal drei Penner, ein Feature, das für deine Wohnung wollen. Irrelevant ist. Ja. Ja, Multiplayer-Modus. Haben sie Freunde? Vor allem die Multiplayer-Geschichte auf der Wii dann, wenn du dann auch noch dieses ganze Gedöns machen musst mit Friendcodes hin und her schicken. Das wollte ich auch. Und abgreifen, also bis du da mal ein Vierspieler oder eine Vierspieler-Session, wo nicht alle auf dem gleichen Sofa sitzen, mal losstarten kannst, da dauert es auch die halbe Ewigkeit. Ja, da kam ich auch drauf, es gibt ja auch jetzt mittlerweile dann auch so einen Arena-Shooter für die Wii, The Conduit heißt es, glaube ich. The Conduit, Und da war ich auch überrascht, weil es ist ja auf Online-Multiplayer ausgelegt, das Ganze. Sieht auch interessant aus, auch wenn es natürlich nicht so hübsch ist, aber wie soll man sich da finden? Also, du hast ein Ballerspiel auf einer Wii und willst online spielen. Ich stelle mir das wirklich kompliziert vor. Wie komme ich online? Also, das geht ja nur mit Friendcodes. Ja, genau. Und das ist irgendwie, eigentlich muss man ja denken, die Leute, die sich dann dafür interessieren, dass sie jetzt online spielen wollen, die müssen sich mit der Technik auskennen. Da sollte mal ein Code hier und eine Einstellungsmöglichkeit dort nicht so viel sein. Aber ganz im Ernst, Nintendo, das verwirrt uns eigentlich nur. Ne? Wir wollen unsere Friendcode, unsere Friendliste anklicken und da sagt einer, hallo, lass spielen. Ja, fertig. Ja, vor allem, wenn du jetzt nur 20, 30 Leute hast und davon sind halt nicht immer. Also ich habe ungefähr, meine ganze Freundesliste bei Xbox ist voll, trotzdem spielen gleichzeitig ungefähr 10 Leute. Wenn man aber nur 10 Leute drin hat, dann spielt davon vielleicht einer. Und dann wirst du nie irgendwie ein gutes Online-Erlebnis hinkriegen, weil keiner da ist. Also, wenn du wirklich nur mit Leuten spielen kannst, die du selbst einlädst oder ähnliches. Also, fand ich komisch. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht geändert wird für spezielle Shooter dann zum Beispiel. Dass es da eben Server gibt, wo man sich trifft. Es wäre auf jeden Fall eine ziemlich praktische Angelegenheit. Über The Conduit sprechen wir nachher nochmal gleich im Detail. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt worden, Entschuldigung. Super Mario Bros. Wii, also ich glaube, da brauchen wir auch jetzt nicht mehr allzu lange drüber reden. Mal sehen, ob das wirklich klappt für Nintendo in der Hinsicht. Das originale New Super Mario Bros. Hat sich, ich glaube, 18 Millionen Mal verkauft. 18 Mal verkauft. 18 Mal verkauft? 18 Mal, während ich diesen Satz gesagt habe, hat es sich verkauft. aber bei 18 Millionen, da bietet es sich an, dass die da noch was Neues machen auf jeden Fall. Ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn Nintendo einfach weiter Geld druckt. Also da kann ich auch mit leben. Aber solange dann auch neue Sachen bei rauskommen, die mich interessieren, ich bin nicht so der Verfechter von 2D-Retro. Also wenn da neue Sachen bei rauskommen, habe ich da kein Problem. Du hast ja auch erst mit der PlayStation 2 angefangen zu zocken. Ja, das ist ja bekannt. Eigentlich erst vor 3D wollte ich damit nichts zu tun haben. Du Schwein! Na, ich finde, irgendwann ist eine Sache auch tot. Also ich fand früher schon bei 2D immer, ja, kann jetzt nicht mal was anderes kommen, was Hübscheres. Irgendwie war mir das nie hübsch genug. Und 3D war dann eher was, wo ich sage, gut, das sah am Anfang nicht hübsch aus. Ah. Aber man hat irgendwie halt eine Ebene mehr. Aber gut, so gut in Sachen Grundsatzdiskussion, das recht, ja. Da kommt dann der Grundsatzdiskussions-Podcast irgendwann übernächstes Jahr. Oder irgendwann mal einen eigenen 2D, 3D. Aber genau. Es ist doch schön, dass wir so unterschiedliche Meinungen hier zusammen haben. Ja, genau. Zwei Meinungen, die völlig auseinandergehen und eine korrekte von mir. Ja, aber ich heiße doch gar nicht mir. Also, nach New Super Mario Bros. Wii hat Nintendo zum Glück noch was anderes von Mario angekündigt. Und das war eine kleine Überraschung, weil das in der Form eigentlich bisher noch auf keiner Nintendo-Konsole gekommen ist. Ein richtiges Sequel zu einem Mario auf der gleichen Konsole, Super Mario Galaxy 2. Na, Trailer habt ihr gesehen? Ja. Ja, das sah schon wieder sehr schön aus. Macht schon wieder Lust. Ich habe mich beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, den Trailer, habe ich natürlich danach gleich wieder noch ein paar, drei, vier Mal angeguckt, einfach um die Details mitzubekommen. Gregor ist großer Mario-Nerd, muss ich dir sagen. Also nicht wundern. Nicht wundern. Zum Glück hast du Mario-Nerd gesagt, weil das andere, da wäre ich wieder beleidigt gewesen wahrscheinlich. Ich habe mich daran erinnert, als wir damals Super Mario Galaxy bekommen haben, da bin ich ja mit dir, Simon und Budi dann ins Planetarium gegangen und wir haben es dort gespielt und der Sinn dahinter war ja, weil Mario Galaxy ja quasi, sagen wir mal, irgendwas beim Gamer drin bedient, was wenige Spieler andere machen, einfach diese Freude am Gaming, die darüber kommt. Na, wenn du das Spiel anguckst, dann hast du ja schon als alteingesessener Zocker Bock, einfach da selber mal mitzuspielen. Na, weiß nicht, jedenfalls habe ich mich beim Gucken schon wieder so gefühlt, als ob ich einfach Bock wieder drauf habe, das zu spielen. Richtig, ja. Man wird echt eingeladen, sich wieder zu fühlen wie ein Kind. So. Also so ging es mir jetzt beim Trailer auch zum zweiten Teil. Es ist auch diese Mario-Geräusche, dieses Juhu! Nee, es ist einfach so eine Magie, die diese Spiele ausstrahlen, die einem direkt vermitteln. So, ich glaube, das macht einfach Spaß, ohne Wenn und Aber. Und das ist wirklich bei Mario Galaxy super extrem. Es sieht einfach in sich so stimmig aus, dass man direkt los hat, Lust hat, loszuzocken. Das ist echt wirklich wahr. Genau. Die Frage ist natürlich nur, bildet man sich das jetzt nur ein, weil man eben mit Mario aufgewachsen ist, oder sieht das vielleicht jemand genauso, der noch nie was mit dem ganzen Medium irgendwie zu tun hatte? Das kann natürlich sieht dann... Sieht der den Unterschied zwischen Trailer XY und einem Mario-Trailer, sage ich das, jetzt mal. Das kann natürlich die Frage sein, ob da alleine das Gucken ausreicht, um dieses Gefühl zu vermitteln, weil für jemanden, der die Erfahrung schon gemacht hat, ist es natürlich da. Ne? Wenn ich mir den Trailer angucke und dann sehe einfach, was für Ideen dort drin stecken. Der Mario-Planet fand ich super. Aus Erde und dann aber statt Schnauzbart Gras. Also das sah super sowas. Aus. Oder also zum Beispiel, wo Mario auf einem Steg langläuft und da sind Sägen und die sägen den Steg ab. Ne? Und du denkst einfach, das sind eigentlich so einfache und simple Ideen, wo du einfach siehst, das ist bestimmt geil, dort irgendwas zu machen damit. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, dass man auch mittlerweile von den ganzen anderen Next-Gen-Konsolen und Spielen ist man so überladen mit fast fotorealistischer Grafik, mit Action, Geballere und all dem Kram, was wirklich krass brachial, auch geil teilweise aussieht, keine Frage, ja. Aber dann kommt Nintendo wirklich mit fast schon cartoonmäßigem Mario und Blumen, die laufen und lächeln und Sternen und weiß nicht. Und es holt einen irgendwie wieder zurück in eine Zeit, bevor man wirklich in Gears of War mit Kettensägen Leute zersägt hat oder so. Weißt in du, das die ist Zeit so, vor dem Pixelzählen. So. Ja, wirklich. Ja. Es ist so purer Spielspaß, weil grafisch, ich meine, es ist nett und es ist cool und so, aber wenn du es neben einem God of War 3 stellst und dann jemanden, der keine Videospiele zockt, sagst du, hier, was sieht denn besser aus? Der würde, sag ich mal, 90 Leute von 100 werden sagen, ja, God of War 3, ja. Boah, fett. Ne? Aber man muss sagen, dass das echt ein wahnsinnig schönes Spiel ist. Also, ja. Galaxy ist ohnehin, aber auch der zweite. Da frage ich mich immer, warum sehen andere Wii-Spiele nicht auch so aus? Ich meine, das kann doch nicht so schwer zu entwickeln sein, dass man die Wii ausreizt, dass es so aussieht wie bei Super Mario Galaxy 2 genau. Zum Beispiel. Das ist eine Grafik, mit der kann ich zu 100% leben, wenn das eben alles diesen Stil hätte. Oder jetzt nicht Cartoon, aber eben diesen Stil, den Mario, das ist schwer zu erklären, dann brauche ich keinen Fotorealismus und brauche ich auch kein HD. So. Also das sieht wirklich gut aus. Die meisten Spiele sehen halt nur aus, als wären sie gerne HD-Spiele, die aber leider auf der Wii laufen. Bei Mario Galaxy sieht es so aus, als ob das perfekt angepasst ist. Also es ist echt komisch, warum man das manche hinkriegen und manche nicht. Das ist eben das, was dann wirklich den Unterschied dann ausmacht, dass du dann auch dich als eingesessener PS3 und Xbox-Gamer einfach nicht mehr schlecht fühlst. Ne? Wenn du an der Wii sitzt und da siehst du irgendwelche Grafiken von vor zwei, drei Jahren, die mal dort aktuell war, die dort jetzt nochmal verwurstet wird. Aber das sind natürlich alles Sachen oder Aussagen, die man natürlich auch auf Mario Galaxy 1 dann beziehen kann, die wir hier natürlich nochmal dann anmerken müssen, weil essentiell, wenn man es im Grunde bedenkt, ist es ja quasi exakt das gleiche Spiel. Natürlich mit neuen Ideen. Miyamoto selbst hat gesagt, dass da 95% an Neuheiten drin sein sollen, für die keine Zeit gehabt hatten bei Mario Galaxy 1. Dann ist ja gut. Und da, also gerade in der Hinsicht, obwohl die da nicht viel Neues machen, gerade wir als von der Gaming-Berichterstattung sind ja immer auf Innovation und Neues und sonst was aus. Aber in solchen Fällen habe selbst ich alteingesessener, verlotteter Nerd einfach kein Gegenargument, dass ich sagen kann, ich möchte einfach noch viel mehr vom Gleichen. Bitte gib mir das Gleiche nochmal, nur ein bisschen anders. Ja, du hast auch recht gesagt, das macht Nintendo, macht normalerweise keine Fortsetzung von einem direkten Titel. Und wenn sie es machen, dann machen sie es auch nicht ohne Bedacht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einfach echt genug Ideen hatten, wo sie meinten, ey, das ergibt nochmal ein Spiel. Warum sollten wir das jetzt wegwerfen oder uns was Neues ausdenken, nur damit es nicht um Galaxien geht oder so. Also ich finde, schon der richtige Weg. Die können ja ruhig auch mal ein bisschen die Mario-Kuh melken. Und wenn das dann sich gut spielt, trinke ich das auch. Ja, und das ist vor allem auch ein Level, den du mit der Wiimote spielst. Es gibt ja auch nur 398.000 Mario-Titel. Ja, aber ich meine, wenn sie jetzt noch überall mit den Sequels anfangen, dann haben wir aber echtes Mario-Problem langsam. Es ist so wie die Siedler, die bei dir... Da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich habe überall Siedler in meinem Haus. Ja. Großartig gesagt. Nintendo hat gesagt, Mario Galaxy 2 wird kommen 2010. Ich hoffe mal, dass es nicht Weihnachten 2010 heißt, weil so lange wieder... Heißt es eigentlich immer, ja. Wahrscheinlich, immer der letztmögliche Termin. Vielleicht ist es auch Geschäftsjahr 2010, das endet nämlich Ende März 2011. Na, also. Nee, die Weihnachten müssen die mitnehmen, das kommt vorher. Zu Weihnachten haben wir was zu tun, übernächstes Weihnachten, das ist ja schon mal was Schönes. Das ist auch so ein trauriges Gamer-Phänomen, dass wir Sachen angekündigt bekommen, die irgendwie 4 Jahre in der Zukunft liegen, so wie Diablo 3 oder so, wo du schon, die freust dich drauf, du siehst Bilder, bewegte Bilder und du willst eigentlich loszocken und dann guckst du aufs Release-Datum, ja, 2017. Wir sind positiv, dass es 2017 erscheint und wir freuen uns trotzdem, eigentlich sollte das direkt in die Depression leiten. Ja, und jeder kennt das Gefühl, dass man irgendwie versucht, diese Freude auf ein Spiel einfach zu halten, weil man auch irgendwie, man weiß, okay, ich weiß das jetzt ein Jahr, bevor das Spiel rauskommt, ich muss irgendwie das Feuer anhalten. Mhm. Und ich hatte es teilweise schon, dass das Spiel dann da war und es hat mich plötzlich nicht mehr interessiert, weil ich mich schon zu sehr viel drauf gefreut hatte und irgendwann geht das dann weg. Also die Vorfreude ist eigentlich schon 80% des Spielspaßes. Teilweise eben, wie du schon gesagt hast, das Beste vom Spiel. Ja, und so billig. Ne? man braucht nicht mal die Konsole. Das ist großartig. Man muss gerade in der Hinsicht daran denken, dass 2001 habe ich mich so auf Duke Nukem Forever gefreut und diesen tollen Trailer gesehen. War, also 2001? Ich habe mich schon 1997 drauf gefreut. Ja, deshalb habe ich gedacht, endlich kommt es raus, wo sie den Trailer fertig haben. Jedes Jahr sollte es rauskommen. Es war wirklich traurig. Das Einzige, was dort gefehlt hat, die Vorfreude war da, ne, die Begeisterung auf den Trailer, nur das eigentliche Spiel hat gefehlt. Ne? Und ich muss im Nachhinein sagen, war es so schlimm? Wahrscheinlich wäre das Spiel eh scheiße geworden. Habt ihr das gelesen, apropos Duke Nukem Forever, dass Take-Two 3D Realms verklagen will? Ja. Das finde ich auch eine sehr lustige Anekdote, dass sie die verklagen wollen, weil sie das Spiel nicht fertig gemacht haben. Also das ist eigentlich schon, also grob. Ja, aber wenn du überlegst, auch wie viel Kohle da wahrscheinlich, du musst, ich weiß nicht, wie das abgelief. Aber irgendeiner hat die wirklich überrascht sind, so nach dem Motto, ihr werdet nicht fertig mit Duke Nukem Forever, wir verklagen euch. So nach 87 Jahren der Entwicklung. Ja. Wie, ihr werdet nicht fertig. Vor allem, weil Take-Two dann ja auch erst mehrere Jahre in der Entwicklung erst eingestiegen ist und dort nochmal Geld reingepumpt hat. Das hätten sie sich vorher denken können, dass es vielleicht nie fertig wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Können die da nicht mal anrufen und sagen, schickt uns mal, zeigt uns mal, wo ihr steht mit eurer Entwicklung? Nee, das ist ganz top secret. Wir zeigen euch in 3 Jahren was. Und dann haben sie einfach nichts. Also man kann doch, wenn man Geld reinbuddert, auch mal sich mal, weiß ich nicht, so eine Arbeitsprobe geben lassen. Oder mal vielleicht mal gucken, was die auf den Monitoren machen. Nicht nur, dass die Entwickler dort sitzen und programmiert ihr schön und die hauen einfach nur auf die Tastatur und da ist gar der Computer gar nicht mal an oder so. Irgendwann machen wir mal einen ganz großen Podcast zu Duke Nukem. Ich glaube, der Diskussionsbedarf. Das machen wir dann. Aber okay, dann lass uns erstmal weg von Duke Nukem wieder zu Nintendo zurück. Das wollte ich gar nicht sagen, aber ich meinte nur, wir müssen da unbedingt mal irgendwann drüber reden. Ja, müssen wir machen. So. Ich wollte es sagen dementsprechend. Duke Nukem, gehen wir zu einer anderen Serie, die hoffentlich dann nächstes Jahr besser gesagt nochmal rauskommt. Das war dann die Ankündigung von Nintendo wahrscheinlich schlechthin, die sie sich auch fürs Ende aufgespart haben. Nach dem ganzen Family und Wii Fit und Kochbüchern für Frauenzeug, was sie präsentiert haben. Da ist, ich glaube, der Reggie wieder rausgekommen hat. Wir haben eine alte Serie nochmal wieder aufleben lassen. Wir haben I'm here to kicking ass and taking names. Genau das. Ne? Und war original sein Zitat. Nintendo hat sich das erste Mal zusammengetan mit Team Ninja, also den Entwicklern von Dead or Alive und Ninja Gaiden. Und die haben sie tatsächlich an ein neues Metroid dann rangelassen. Ne, ein Trailer ist dann dementsprechend gelaufen. Dort hat man gesehen Samus anscheinend. Ein bisschen jünger, ein bisschen japanoider, als man sie jetzt kennt. Ja, auch mehr spielzeugmäßig vom Anzug her. Also jetzt nicht auf Realismus, sondern schon mit diesen üppigen Polstern. Es war auf jeden Fall schon sehr viel japanoider. Also für die Leute, die Metroid nicht so direkt verfolgt haben, das ist ja vor, sagen wir mal, es ist schon fast 7, 8 Jahre her, da ist die Serie ja quasi aus Japan nach Amerika gewandert. und zu den Retro Studios und die haben dort quasi eine Art Ego-Shooter-Jump'n'Run-Adventure gemacht. Genau, Adventure fand ich sehr wichtig da in der Aufzählung, weil es war echt so ein Ego-Shooter-Adventure schon fast teilweise. Genau, es hatte quasi noch das alte Metroid-Gefühl, dass du so ein Jump'n'Run-Adventure hast, nur verbunden mit einer typischen Ego-Shooter aus den Augenperspektive, die in der Form eigentlich vorher nicht für möglich gehalten worden ist, dass es funktioniert, aber viele, inklusive mir damals, wirklich das Hirn weggeblasen hat, um das mal so dezent zu formulieren. Und wie so oft, wenn Nintendo irgendwas macht, viele Sachen ausgelöst hat, die dann überall weiter verwurstet wurden. Wie zum Beispiel, dass man den Visor manchmal so ein bisschen sieht, also seinen eigenen Helm, dass es sich spiegelt. So Spielereien wurden dann bei Halo 3 zum Beispiel benutzt. Also genau, da sieht genau. Man auch so den Rand vom Visor, einfach weil es ein anderes Gefühl ergibt. Exakt. Ob das jetzt ein großer Ja, wenn du durch irgendwelche Gasdinger läufst, ja, dann hast du so kleine Wasserkristalle, die runterperlen und so. Genau. Was einfach dafür, dass es in der Ego-Perspektive war, dich einfach so immersiv, um mal wieder dieses Kunstwort zu benutzen, dich so reingezogen hast ins Spiel, einfach, dass diese kleinen Details da sind. Und das hat echt toll funktioniert bei der Variante von Metroid. Und jetzt nach Metroid Prime 3 oder Metroid Prime Corruption, was 2007 für die Wii gekommen ist, sind die weggegangen von den Retro-Studios, weil die haben wirklich auch fast ein Jahrzehnt nur Metroid-Spiele gemacht und hatten keinen Bock anscheinend mehr drauf. Ja, ist auch besser, wenn sie es dann abgeben, bevor sie irgendeinen Mist machen. Also, ja, genau das war wohl auch der Hintergedanke dahinter, weil so gut die Spiele auch im dritten Teil noch funktioniert haben. Natürlich ist es eigentlich immer am besten, wenn man dann aufhört, bevor es richtig scheiße wird. Ja. Und bevor die Leute dann sagen, ach guck mal, noch ein Metroid, ah, Ego-Perspektive, wie neu, wie toll, wie großartig. Ja, ich bin ja, jetzt wären wir schon fast wieder beim Thema 2D, 3D. Ich muss ja sagen, dass für mich immer noch Super Metroid unangefochten auf Platz 1 steht, 3D-Perspektive hin oder her. Was ein bei dem Trailer hier zu Metroid The New Metroid Other M. Other M. Other M Metroid Mieser Other Titel. M. So, was auf jeden Fall mich positiv stimmt, ist, dass da ja auch wieder Teile der ganz alten Crew dabei sind, die eben auch Super Metroid gemacht haben. Ich glaube, Sakamura, müsste das sein? Ja, der Director des allerersten Metroid und von Super Metroid, hat wohl wieder seine Hände im Spiel. Und hier R&D One. Genau, das Entwicklungsstudio bei Nintendo. Genau, das Entwicklerstudio bei, das hauseigene Entwicklerstudio von Nintendo sind wohl auch am Start. Und was man so hört, haben sie sich wohl Team Ninja deshalb ins Boot geholt, weil die halt Experten sind auf dem Gebiet Third-Person 3D-Action. Und wenn man das dann mischt mit, also in meinem Kopf zumindest, mit Super Metroid in so einer Third-Person-Action-God-of-War-Perspektive, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber es darf auch nicht dann nur in God-of-War-Metzelei abdriften. Nee, das hoffentlich nicht. Also in der Form, diese 2D-3D-Geschichte, die du angesprochen hast, Etienne, war in der Form, wenn du es gesehen hast, den Trailer, du hattest ja teilweise das Gefühl, dass es sich vielleicht auch 2D spielen könnte in einer Ebene, weil du hast natürlich noch nicht so richtig mitbekommen, wie sich das exakt spielt, außer dass Samus jetzt in der Third-Person-Perspektive dort rumläuft, aber so gefühlt hatte ich einfach den Eindruck, dass du dich da teilweise in so einer 2D-Ebene entweder in die Tiefe oder links und rechts bewegst. Also und dort einfach so auf einer Schiene mal. Also. Auch, dass es auf einer Art Schiene ist, dass du trotzdem die 3D-Grafik hast und dass du vielleicht dort eben dadurch, dass 3D so ins Spiel eingebaut wurde, aber das 2D-Gameplay quasi noch mit drin ist. Könnte natürlich sein, könnte aber auch sein, einfach weil sehr viele God of War-ähnliche Spieler, die gerade auf dieser E3 noch gezeigt wurden, dass es eben vielleicht ein Fehler im Nachhinein war, dass man gesagt hat, wir gehen jetzt in God of War-Richtung oder so, weil jetzt kommen so viel God of War-ähnliche Spiele raus, dass das vielleicht untergehen könnte. Oder man eben sagt, warum gerade Metroid mit so einem Standard-Genre dann vermischen oder so. Wenn du recht hast, dann ist es natürlich eigentlich originell, aber dann ist die Frage, ist es dann, was wird es dann für ein Spiel? Ich persönlich tippe, und ich habe am wenigsten Ahnung mit Metroid, so ich tippe wirklich drauf, dass es eben so eine Art God of War wird, weil es irgendwie auch danach aussah für mich. Es riecht einfach danach. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich bin ja nicht wirklich, oder? Wir können halt stundenlang darüber philosophieren, weil wir werden es nicht wissen, bevor nicht neues Footage rauskommt. Aber was würdet ihr denn dazu sagen, wenn es so God of War ist? Ihr seid ja Metroid-Fans. Also mir würde es nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Ich mag zwar God of War und ich habe auch mal Spaß an einer Partie Devil May Cry, aber das ist nicht das, was ich in einem Metroid-Spiel suche, ja. Es gibt eben schon, Castlevania geht jetzt genau die gleiche Richtung, und God of War ist eben schon der Genre-Primus und es gibt noch, weiß ich nicht, 300 andere Spiele, die es versuchen, die wahrscheinlich keiner jetzt kennt, weil sie zu schlecht sind, aber Es ist einfach nicht das. Metroid ist für mich ein Spiel, das sollte von anderen kopiert werden. Weißt du, das ist, es hat genug Stuff. Das ist eine schöne Aussage. Ja, es hat genug Material, um eigenständiger Titel zu sein und muss eigentlich, hat es gar nicht nötig, bei momentan anderen Top-Genre-Vertretern zu klauen. Das ist genauso so, wie wenn Zelda jetzt plötzlich in God of War abdriften würde, würde ich mir auch die Haare ausreißen. Ja, nicht, weil ich keinen Bock habe auf ein God of War-Spiel, aber weil ich einfach der Meinung bin, Zelda ist halt Zelda und wenn ich Zelda kaufe, will ich auch ein Zelda haben. Genau das war das Ding. Das Metroid muss natürlich sich das Metroid erhalten, auch in der neuen Form. Und da können wir jetzt wie wild spekulieren und interpretieren, was die neue Footage dort zeigt. Ich hoffe, das Einzige eben ist, dass das gut Team Ninja jetzt nicht wieder wie bei Ninja Gaiden so komplett aus dem Ruder läuft und du dann dort vollbusige Super Metroid-Klone mit Tangas rumlaufen siehst und so es weiter. Es wird auch mal interessant zu sehen sein, wie der Schwierigkeitsgrad wird. Ja, also ich habe bei Ninja Team Gaiden Ninja kann er ja wirklich um den Verstand bringen. Genau, also das ist ein Schwierigkeitsgrad, der macht mir keinen Spaß mehr. Also dafür opfere ich nicht meine Zeit für sowas. Man muss aber auch sagen, die Leute, die dann Ninja Gaiden und Dead or Alive gemacht hat, das war der Itagaki, der große Entwickler bei Tecmo, der es gemacht hat, der ist weg von Team Ninja. Seit ein paar Monaten hat sich im Streit mit Tecmo getrennt, hat die Leute verklagt gleich hinterher und so muss das sein. Ja, und hat gleich so seine Lieblingsmitentwickler mitgenommen und die machen jetzt dann neue Spiele für andere Hersteller. Also hoffen wir mal, dass da noch genug gute Leute übrig geblieben sind, dass die jetzt Metroid nicht versauen. Was mich noch interessieren würde, wir haben ja kurz das angekratzt, ist dieser neue Anime, Anführungsstrichen neue Anime-Style, was für viele auch überraschend kommt, weil Samus und Metroid war ja, die Story war ja nie wirklich im Vordergrund. Sie haben es ein bisschen bei Metroid Fusion auf dem Game Boy haben sie es versucht, da gab es dann schon mal so ein paar Bilder, so typische Anime-Bilder, grüne Haare und was weiß ich, große Glubschaugen und ein bisschen Text. Das war ja bei Super Metroid und beim Ur-Metroid fast gar nicht. Da hat die Story sich ja nur anhand der Settings im Prinzip erzählt. Und jetzt scheint das Ganze ja wirklich eine Zeichentrickreife oder eine Anime-reife Story zu kriegen. Und Samus Aran bekommt ein richtiges Profil, hat eine Stimme, also auch wirklich mit Sprachausgabe und so. Und sowas kann ja auch immer sehr schnell abschreckend wirken, weil man hat immer seine eigene Vorstellung von einem Charakter und plötzlich kommt ein Spiel und gibt es einem vor. Das ist so, wie wenn Mario jetzt wirklich anfangen würde zu reden. Ja, also er hat so seine, it's a mini Mario, aber er hat noch nie wirklich was Großartiges erzählt. Er ist kein großer Redner. Er ist kein großer Redner. Wenn er sich hinsetzt, sagt, we have to go to the town and have to get out there und so weiter und so fort. Das wird natürlich die Illusion dann ein bisschen zerstören, die du dann von ihm hast. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man 10 Jahre lang ein Spiel macht, wo eben die Charaktere nicht reden und das ganze Spiel dann anders designt ist und plötzlich fängt man dann damit an, das ist immer schwierig. Es wäre sau lustig, wenn Samus Aran jetzt irgendwie so eine richtig tiefe Stimme hätte. Das heißt ja immer, sie ist eine Frau, aber man war ja schon damals man fand es immer sehr komisch. Ja. Sie muss sehr maskulin sein. Und wenn sie dann sagt, ich finde, wir sollten ja mal. Das wäre auf jeden Fall lustig. Hinter Gittern. Ich wage es zu bezweifeln. Fände es auch sehr witzig, wenn die wie die Sims reden würde. Ja, wie bei allen Nintendo-Titeln. Ach. Ja, okay, aber gut. Wir haben, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde wir haben. Ja. Und das soll doch erstmal reichen über Metroid. Nintendo hat gesagt, Metroid soll 2010 rauskommen. Also wird sich wahrscheinlich auch irgendwann um den Dreh Richtung Ende 2010 bewegen, weil ich auch nicht glaube, dass die dann recht früh damit anrücken. Außer Metroid, was natürlich die große Gaming-Ankündigung war, hat Nintendo, um das mal kurz mal noch mit abzuhandeln, ein bisschen was für den DS oder den DSi, wie man es auch immer ausspricht, vorgestellt. Da wollen wir uns jetzt nicht allzu lange mit beschäftigen, aber Sachen, die mir dort aufgefallen sind, natürlich abgesehen von dem ganzen Kochbücher für Frauen, die sie dann gezeigt haben und irgendwelchen Lauftrainingsspielen, die üblichen, ja, die da sind. Ja, es gibt auch irgendwie diese neue Sportserie jetzt wieder. Ich meine, es macht Sinn, klar, die ganzen Sachen, die haben sich gut verkauft, so. Aber die Dinger machen Sinn, aber Sachen, die mir aufgefallen sind, natürlich, die haben ganz nette Rollenspiele dort drauf präsentiert, die wahrscheinlich dann so 2009 und 2010 kommen werden, zu einem Mario und Luigi 3. Also super. Das war ja eine sehr lustige Reihe auf dem GBA und auf dem DS. Einfach wirklich mit einigen der witzigsten Spiele, kann die Nintendo gemacht hat. Kann man uneingeschränkt empfehlen, wer das noch nicht ist kennt, ja, aber ein DS hat, muss da echt mal zugreifen. Also ich hab die auch alle gezockt und ich bin ein riesen Fan von der Serie. Ist ja so, kommt ja so als Spin-off, kann man sagen, von der Paper Mario. Genau. Oder und Super Mario RPG, wenn man noch weiter zurückgeht. Genau. Von der Schiene und die sind wirklich richtig, richtig gut. Also ich hab sowohl hier Partners in Time, als auch, wie hieß der andere? Der Superstar-Saga. Genau, Superstar-Saga habe ich beide gezockt auf dem DS und die sind richtig gut. Also wer sie noch nicht gezockt hat, die kriegt man mittlerweile für ein Abel und ein Ei hinterhergeschmissen. Und finde ich nicht viel schlechter als zum Beispiel die Zelda-Gameboy-Teile oder DS-Teile. Ja, was überraschend ist für Nintendo-Titel, dass sie unglaublich viel Ironie und Sarkasmus und ihr eigenes Image verarschen. Genau. Und das ist eigentlich das Besondere, weil man dann eben so eine Ebene auch mal überschreitet. Ja, also so nach dem Motto, wir wissen, dass wir irgendwie Mario und Luigi sind. Fand ich toll. Es ist quasi wirklich mit einer der witzigsten Reihen, die Nintendo im Angebot hat. Davon kommt der dritte Teil hier im Herbst 2009 raus. Wer es nicht gesehen hat, die Geschichte darum geht es, dass irgendwie Mario und Luigi von Bowser verschluckt werden und die dort sich durch Bowsers Körper kämpfen müssen. Das klingt schon wieder gut. Die Leber greift an. Auf dem anderen Bildschirm siehst du Bowser, der durch die normale Welt geht und die musst du irgendwelche Sachen auslösen, dass er dort andere verhaut, wenn du dem die Nerven ziehst und irgendwelchen solchen Scheiß. Das klingt ziemlich gut. Das klingt schon mal sehr witzig auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eigentlich. Okay, und endlich mal eine gute Verwendung für die zwei Bildschirme. Double Screen, ja. Genau. Ne? Hat ja nur 4 Jahre gedauert. Okay, was auch noch vorgestellt, worüber ich mich sehr gefreut habe, das war natürlich jetzt erstmal nur der US-Termin am 24. August 2009, der kommt, Professor Layton 2. Je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Ich habe den ersten gespielt, aber irgendwie bei Rätsel 25 oder so habe ich ihn, glaube ich, an die Wand geschlagen. Ich habe kein einziges bisher gesehen. Wer das erste Layton nicht kennt, es war quasi, wenn man es kurz fassen will, Dr. Kawashima mit Geschichte. Na, du hattest so eine Ansammlung an Rätseln, wie du sie aus alten Rätselbüchern kennst, wenn der Zug in Hamburg losfährt und in München gleichzeitig und so weiter und so fort, aber das verpackt in Grafik-Adventure mit einer ganz coolen Story, mit netter Grafik und so weiter und so fort, und das war ein Ding, was mich sehr begeistert hat damals, weil ich hasse diese Brain-Training-Scheiße eigentlich, aber dadurch, dass sie es mit einer Geschichte verpackt haben, die vor allem das gut transportiert hat, dass du dann immer weitergegangen bist, ich habe es glatt 2-mal durchgespielt sogar, obwohl ich die Rätsel schon kannte. Na, und da wurde jetzt der zweite Teil angekündigt für September 2009. Also alle, die gerne mal ihr Hirn anstrengen wollen, aber keinen Bock darauf haben, dass irgendein digitaler Doktor einem sagt, du bist gefühlte 80 Jahre alt im Kopf und lieber sich von der Geschichte unterhalten wollen, Layton 2 kommt im August. Meine Mutter hat bei Kawashima hat sie sich einen neuen DS gekauft mit einem neuen Spiel, was schon an sich lustig ist, weil sie gedacht hat, sie brauchen einen neuen DS und ein neues Spiel, weil sie auf dem einen Kawashima 25 war und das nicht mehr ändern wollte. Also sie wollte das einfach diesen Highscore behalten. Also, wahre Geschichte. Das war der Teil. So verkauft Nintendo, weißt du, all die Idioten, die das nicht raffen, ja, müssen sie sich ein neues Nintendo DS kaufen. Das war der Teil. Ach echt? Ja, okay. Der teuerste Cheat aller Zeiten, ja, sozusagen. Der teuerste Na? Cheat der aller Zeiten. Der Aschenbecher ist voll, ich brauche einen neuen Ferrari. Sie ist 25, was soll ich sagen? Sie hat's ja als Beweis. Gut. Naja. Ja. Und die andere große Sache, die auf dem DS gezeigt wurde, eine alte Rollenspielserie, die letztes Mal 2003 auf dem Game Boy Advance unterwegs war, es gibt ein neues Golden Sun. Für den DS. Von den Shining Force Machern. Von den Shining Force, von Camelot, die quasi ein groß eingesessenes, alteingesessenes Rollenspielteam waren, die viel für Nintendo und Sega produziert haben. Und für Nintendo war es unter anderem Golden Sun, eine ganz eigene, ganz spezielle 2D-Rollenspielserie für den Game Boy Advance. Und da kam der letzte Teil 2003 eben raus. Wenn ich mich recht erinnere, endete er damals sogar in den Cliffhanger. Und danach gab es einfach kein Lebenszeichen mehr davon, von der Serie. Und Camelot hat Sportspiele für Nintendo gemacht. Mario Tennis, Mario Golf, Super Mario Golf, We Love Golf, Pangea Golf für andere Leute und wie das alles heißt. Okay, ich glaube Pangea nicht, aber die haben 1000 Golfspiele auf jeden Fall gemacht. Und da ist es nochmal die Überraschung, dass jetzt wirklich ein dritter Golden Sun-Teil für den DS eben kommen wird. Und die Serie hoffentlich dann auch mal vernünftig abschließt nach den ganzen Sachen, die gemacht haben. Das ist was mich dann überrascht hat in positiver Hinsicht. Warum schaffen es Serien wie Golden Sun über mehrere Systeme hinweg eine Story aufrechtzuerhalten und Shenmue 3 kommt nie? Also das irgendwie ärgert mich das. Ich weißt du, wann Shenmue 3 kommen wird? Am Tag, nachdem wir alle abgekratzt sind. Ja. Oder am Tag nach Duke Nukem Forever. Dann also beide zusammen. Vielleicht ein Doppel. Bringe ich euch dann einfach gleich um und kauf's mir morgen. Verdammt. Zeitparadox. Zeitparadoxon. No? Auf jeden Fall. Anderes Thema. Golden Sun 2010 angepeilt. Okay. Auf das größte Ding bei Nintendo zu kommen, was die natürlich mal wieder in den Mittelpunkt gestellt haben, war natürlich ihr Wii Motion Plus, ihr Add-on für den Controller, was kommen wird. Ja. No? Ich lausche dir. Ah, ja, natürlich, dann mache ich mal weiter. Wii Motion Plus ist natürlich Add-on sozusagen für den Wii-Controller, der aus dem Wii-Controller quasi das machen soll, was Nintendo damals versprochen hat. Es ist natürlich eine ungute Situation auch für Nintendo, weil sie ja wissen, oh Gott, wir werden das jetzt zeigen und alle werden sagen, ihr Penner, das habt ihr uns letztes Mal schon versprochen. Weil es ist ja irgendwie auch gemein. Also die haben echt eine dumme Situation im Moment. Aber sie sind ja auch selbst schuld dran. Sie hätten die Erwartungen beim ersten Mal nicht so hochschrauben sollen. Weil ihr guckt mich alle so an. Nein. Du hast natürlich absolut recht. Natürlich steht hinter mir Miyamoto. Jetzt nicht mehr. Ja. nein, natürlich, du hast recht mit der Sache. Die Geschichte ist eben, jetzt, die haben es natürlich verglichen mit Sony und Microsoft, wie wir über die geredet haben beim letzten Mal, jetzt nicht vorgestellt auf dieser E3, sondern quasi nochmal in den Mittelpunkt gestellt, weil das Ding kommt ja quasi schon in 3-4 Wochen raus in die Läden. Und die haben sich trotzdem eben dann entschieden, jetzt geben wir dem nochmal den großen Push. Letzten Endes ist es ein kleines Stück Plastik, was du dir dazu kaufst für 20 Euro umgerechnet. Das heißt also, der komplette Controller, wenn du den kaufen willst, kostet 80 Euro. Ja, denk auch nochmal dran, du kaufst ja selten nur einen Controller. Du kaufst ja meistens dann zwei oder drei oder willst mit vier Leuten zocken. Das heißt, 4 × 20 Euro. Oder verstehe ich da gerade was falsch? Ja, nee, so soll es so auf jeden Fall sein. 4 × 20 Euro, wenn ich mit vier... Leck mich und, auf. Und im Endeffekt, um es nochmal zusammen, als ich es eben damals vorgestellt habe und jetzt nochmal gezeigt haben, das soll quasi eben das so machen, dass du, wenn du die Wii-Fernbedienung in der Hand hast und die dann, sagen wir mal, so bewegen willst wie ein Schwert, dass deine Bewegungen auch akkurat umgesetzt werden. Was bisher ja nicht, also was aber auch schon, sorry, aber das wurde schon bei Red Steel impliziert, der technische Terminus, der fällt mir jetzt gar nicht ein, aber dass man eben exaktes Motion Tracking hat auf das virtuelle Schwert, wenn ich es in der Hand habe, ja. Also, dass sich alles genauso aussieht in Echtzeit, wie ich vor dem Bildschirm. Und das ist halt, das haben sie ja nicht mal annähernd eingelöst, sondern stattdessen gab es halt irgendwie einfach nur, ja, leicht variierte Bewegungsmuster, die man abgerufen hat. Und das war's. Wenn man jetzt Red Steel 2 sich anguckt, dann sieht man, okay, jetzt scheint es zu klappen. Und da denke ich mir, warum nicht gleich so? Genau, ja, das war eine Geschichte damals eben, wo das waren die Erwartungen, die man hatte. Und Nintendo sagt natürlich, die Technik war noch nicht ganz auf dem Stand. Da haben die jetzt ganz große Gyroskope eingebaut. Also Gyros und Periskope anscheinend. Ganz klar. die jetzt drin sind in den Geräten. Und ich meine natürlich, eigentlich müsste ich mich ja verarscht fühlen als Gamer, dass ich das jetzt nicht gehabt habe die ganzen Jahre über. Aber ich muss auch zugeben, ganz bisschen hat es mich auch angemacht, wo ich das dann dort gesehen habe. Wo du angesprochen hast, jetzt Red Steel 2 ist ein sehr gutes Beispiel. Das erste Red Steel hat viel versprochen. Das wäre ja quasi der Titel gewesen, weshalb die Leute alle losgerannt sind und sich die Wii gekauft haben. Das war teilweise sogar der Titel, weshalb die Leute gedacht, dass es letztendlich Wii Fit ist. Ja. Wer hätte das gedacht? Übrigens, Wii Fit hat, glaube ich, mehr Exemplare abgesetzt als die PS3. No? Ah. Es gibt einfach zu viele fette Menschen auf der Welt. Ja, das ist das Problem. Aber wer von euch alles hat Wii Fit? Ja, war das jetzt keine Meldung, oder? Nee, ich habe mir Wii Fit. Soll ich meinen Bauch kurz auf den Tisch legen als Beweis? Nein, aber das würde keinen Unterschied machen, weil jeden, den ich kenne, der Wii Fit hat, hat es gekauft, hat es eine Woche lang probiert und dann hat er die Schnauze voll gehabt, dass diese beknackte Yoga-Lehrerin einen immer ermahnt hat, dass du zu fett geworden bist. Ja, wie Kollege Makwambusch, der es irgendwie 3 Tage, glaube ich, benutzt hat. Bier dann da drauf stand. Mit Bier dann drauf stand. Wieso sollte man dir sowas kaufen? Das macht meine Freundin für mich. Boah, du bist schon wieder so fett geworden, du fette Sau. Ich habe dir mal Wii Fit gekauft. Ich dachte, du stellst dich dann auf deine Freundin drauf und die sagt dann 73 Kilo. 73 Kilo. Fette Sau, geh runter von mir. Ah, so. Großartig. Aber um aufs Thema zurückzukommen, Red Steel 2 wurde jetzt präsentiert und dort, das wird natürlich mit dem Wii Motion Plus dann funktionieren. Und da hatte ich wieder das Gefühl, ja, genau das ist es, was ich erwartet habe eigentlich 2006, wenn es kommt. Ja, nur jetzt ist es halt auch, ich meine gut, Nintendo hat jetzt einen Vorsprung, die haben dieses neue Feature Wii Motion Plus und das kommt natürlich lange raus, bevor die Microsoft und Sony Sachen kommen, aber der Vorteil schmilzt schon so ein bisschen dahin. Also wie viel Zeit bleibt ihnen noch, um das Ding jetzt zu pushen, sodass die Leute auch wissen, aha, das, was Sony und so bringt, ist im Grunde dasselbe. Also versteht ihr, also, es ist halt schwierig, der Vorsprung ist jetzt echt geschmolzen, wenn Sony jetzt in einem Jahr hier seine Eistüten hat und die Kamera auf der Xbox läuft, dann hat Nintendo wirklich gar keinen Trumpf mehr in der Hand, außer wir machen nun mal diese geilen Spiele und wir haben Wii Fit gemacht und all das, das stimmt schon, aber eigentlich haben sie keinen Vorsprung mehr, im Gegenteil, weil sie haben technisch halt einfach nicht die Möglichkeiten, die andere Konsolen haben. Dann bringen sie, so wie ich Nintendo kenne, einfach eine neue Konsole raus und dann hat es wieder erledigt. Ja, wahrscheinlich schon. Der Vorteil schon bei den Sachen ist natürlich, ist billiger. Ist billiger auf jeden Fall in der Hinsicht, vor allem, weil die Leute schon die Wiis und die Geräte stehen haben. Wenn ich mir jetzt ein PS3-Eistüte kaufen will oder einen Sensor für die Xbox, ich glaube, das wird schon mehr kosten als eben die 20 Euro nochmal für das Wii Motion Plus und Und die Leute wissen schon, wie das funktionieren wird. Das ist ja auch immer noch ein Experiment, wenn du das auf PS3 und Xbox kaufen wirst. Ich denke halt, letztendlich wird sich einfach sowieso das durchsetzen, was am besten funktioniert. Weil, so wie du es gerade mit Wii Fit gesagt hast, man kauft es sich, man probiert es aus oder, und dann funktioniert es. Das dann macht dann keinen Spaß oder man hat keinen Bock. Aber wenn wirklich einer von den drei Big Names es schafft, wirklich ein wirklich kohärentes, gutes, neues Steuerungseingabegerät oder wie auch immer Sensor zu erfinden, was auch wirklich in die Spiele sinnvoll eingebaut wird, ja, dann wird der auch das Rennen machen. Und momentan kann man noch gar nicht abschätzen, welche, vorstellen kann ich mir bei allen dreien, dass es cool ist. Aber wie wir schon bei Red Steel drauf reingefallen sind, kann es genauso sein, dass wir jetzt bei Project Nuddle drauf reinfallen oder bei den Eistüten oder eben bei den neuen Wiimote-Sensoren. Also ich denke, man muss einfach mal abwarten und gucken, wer es dann wirklich auch schafft, das gut in Spiele umzusetzen. Und da habe ich schon wieder großes Vertrauen in Nintendo, weil die es irgendwie doch immer schaffen, aus ihren Innovationen auch was Sinnvolles rauszuholen. Genau. Und man könnte auch sagen, sie kommen immer damit durch. Ja, aber guck mal, Sony hat es versucht irgendwie mit iToy und so. Und war ein Riesenerfolg. iToy war damals so ein Erfolg auf der Games Convention. Die hatten alle, das ist jetzt schon 2 Jahre, 3 Jahre her, aber wir waren ja beide da mit Giga und die hatten, alle Sony-Leute hatten so glänzende Augen, weil die kurz vorher das ihr iToy gelauncht hatten und das Ding sich innerhalb von einer Woche so 100.000 Mal verkauft hat. Aber ich meine nur, das war auch ein unerwarteter Erfolg für Sony. Die haben gedacht, ja, wir machen mal so ein Spielerei-Ding. Also teilweise kann man nicht voraussagen, im Grunde stimme ich dir zu, man kann nicht voraussagen, was sich verkaufen wird. Aber in der Hinsicht, wir werden es ja bei Nintendo im Vergleich zu den anderen auch relativ bald herauskommen, weil das Ding kommt ja wirklich Ende Juni raus, das Wii Motion Plus. Und eben noch kurz zu den Spielen, Red Steel 2, war ich persönlich beeindruckt davon, erstmal, es sah cool aus für ein Wii-Spiel, so eine Art Samurai-Western-Thematik, die dort verbaut wurde. Ja, hat ja auch so eine neue Cell-Shading-Optik. Es ist einfach auch besser, wenn man einen eigenen Cell-Shading-Stil findet, als wenn man es versucht, realistisch zu machen, genau, was beim Wii nicht so gut aussieht. Wie du schon gesagt hast, bei Mario, es muss ein bisschen stilisierter sein auf der Wii, damit es eben nicht so abstinkt im Vergleich zu den High-Res HD-Titeln auf PS3 und Xbox. Ich finde, da fällt es auch auf, dass es besser wirkt als andere Spiele, die nur versuchen, realistisch zu sein. Einfach so ein eigener Stil hilft auf der Wii einfach, weil dann erkennt man es nicht mehr als die klassische Flucht nach vorne. Ja, genau. Das ist die einzige Möglichkeit. Und dort passt eben auch das, was sie mit dem Wii Motion Plus gezeigt haben, eben da hast du eben das Schwert, was sich so bewegt, wie du das bewegen willst. Und das könnte dann schon einfach geil sein. Ne? Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass sich das Schwert auch so bewegt. Die Frage ist nur, macht es dann beim Kämpfen zum Beispiel einen Unterschied, ob du das Schwert so oder... Das ist das, was ich dann meine. Du musst es dann auch wirklich ins Spiel gewinnbringend implementieren, weil sonst bringt es mir gar nichts, wenn ich irgendwie so machen muss. Also ich mache gerade mit meiner Faust komische Bewegungen, die ihr gerade nicht seht. Also wenn ihr euer Handgelenk in alle Richtungen drehen könnt und das Schwert macht's auch, aber letztendlich hast du den meisten Erfolg, wenn du immer ganz stupide hier die Michael Myers Gedächtnis-Axt-Bewegung machst, dann dann bringt es auch nichts. Also deshalb sage ich, man muss es dann auch in die Spiele gut implementieren und dann wird man sehen, wer Erfolg hat. Wir werden es zum Glück relativ bald herausfinden. Also Red Steel 2 wird 2009 jetzt noch kommen und mit dem Launch von Wii Motion Plus Ende Juni wird noch das neue Wii Sports Resort natürlich mit dazu kommen. Ich denke mal, darüber werden wir uns in Ruhe auslassen, wenn es dann soweit ist, in der einen oder anderen Form. Ich würde sagen, lass uns mal Schluss machen mit Nintendo jetzt. Moment, oder? Ja, haben wir denn nicht noch irgendwas? Ja, kann der Pepper irgendeinen Jingle einspielen? Irgendeine Musik? Ihr seid alles Justus komische Jonas Menschen. War auf dem Weg zum Klar. Ich würde sagen, aber wir lassen uns noch Sachen für die Third-Party-Geschichten übrig von Nintendo, die auf Nintendo kommen, auf der Wii kommen. Und werden gleich nach dieser kurzen Pause wieder zurück sein.